Hallo, ich grüße euch zur Ausgabe 180 von Freitag, dem 19. April 2024. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder hier zugegen seid. Heute nur mal ein kurzes Lebenszeichen, ein kurzer Bericht. Der letzte war ja schon lang und ausführlich. Ja, et jede so mit der Antikörpertherapie. Die Haut reagiert fröhlich auf Sonnenlicht, habe ich dann am Wochenende bemerkt, als ich nochmal mich der Sonne ein bisschen intensiver ausgesetzt habe. Ja, da hatte ich mir dann doch das Gesicht ein wenig schnell verbrannt. Da habe ich sonst nie Schwierigkeiten mit und ja, trotz aufgetragenem Sonnenschutz. Ja, ist es dann doch passiert. Ist dann nicht schön, muss ich jetzt halt wieder besser darauf achten, also dass ich mich nicht gerade so in die pralle Sonne begebe. Aber gut, da werde ich auch wieder gedanklich umschalten und dann klappt das auch wieder. Die Haut reagiert sowieso im Moment auf den Antikörper und ich habe aber hier alles da, um damit umzugehen. Also verschiedene Cremes kommen da zum Einsatz und ein Antibiotikum, das ich halt oral auf Dauer einnehmen muss, jetzt für die nächsten 4 Monate. Ja, aber das ist ja alles kein Drama. Also ich sag mal so, eine Chemotherapie von der Klasse, wie ich sie davor hatte. Oder auch im vorletzten Jahr mit Irinotecan und so einem Gedöns, das macht ganz andere Schwierigkeiten. Dafür kann ich eigentlich froh und dankbar sein, wie es jetzt ist. Ja, ansonsten, die Woche verläuft überwiegend ja immer recht ruhig, zumal ich auch viel allein hier zu Hause bin. Meine anderen beiden Mitbewohner gehen halt wieder ihrem ganz normalen Alltag nach und ja, das ist ja auch gut so. Und ich finde dann hier zu Hause halt die ein oder andere mehr oder weniger sinnvolle Beschäftigung und freue mich ansonsten, wenn die dann wieder hier sind und wir wieder gemeinsam sind. Ja, genau. Gelegenheit zum Spaziergehen war jetzt nicht so schrecklich viel diese Woche, weil ich sag mal, außer am Wochenende war das Wetter eigentlich recht sehr mäßig. Ich glaube, ich habe es nur ein- oder zweimal nach draußen geschafft. Das eine Mal, das war glaube ich am Mittwoch, hat mein Nachbar das noch mit motiviert. Der schrieb dann, ob wir die kurze Regenpause mal eben nutzen wollen oder so ähnlich, weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall, ob wir mal eben zusammen eine Runde spazieren gehen wollen. Das haben wir dann auch etwas zeitverzögert gemacht, weil ich gerade noch am Mittagessen kochen war oder beziehungsweise am Mittagessen essen. Und dann sind wir auch los und das war toll. Also war ein schöner Spaziergang. Wir haben und ein gutes Gespräch gehabt währenddessen und das hat mich total gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hatten sagenhaftes Glück, denn kaum waren wir wieder zu Hause, also jeder in seinem, da fing das hier an zu hageln. Das war schon echt wow. Also wenn wir da noch irgendwo verweilt hätten, um uns was anzuschauen und oder so, dann jo. Dann wäre das doof ausgegangen. Ja, das viel Spannenderes kann ich aus dieser Woche eigentlich auch schon nicht erzählen. Ich habe ein bisschen Musik machen dürfen am Dienstagabend und da haben wir halt die Lieder für den nächsten Gottesdienst am Sonntag jetzt mal uns angeguckt und da darf ich dann auch noch mal ein bisschen was helfen, da freue ich mich drüber, weil auch solange meine Finger das noch machen, ich weiß nämlich, das kann sein, dass das jetzt einer der nächsten Dinge wird, die dann passieren, dass meine Finger dann so kaputt gehen und ich dann nicht mehr Gitarre spielen kann. Kann passieren, muss aber nicht. Naja, auf jeden Fall, solange das alles noch intakt ist, freue ich mich und bin dankbar, dass ich da noch mal was tun darf. Ja, das war es im Großen und Ganzen aus dieser Woche. Eine schnelle, kurze, knackige Folge. Ich schließe mit einem lieben Dank an euch für euer Dabeisein über diese lange Zeit jetzt schon. Und ja, das ist einfach toll. Ich finde das bewundernswert, wie ihr das macht und dass ihr auch immer wieder mal hier anfragt und euch meldet und ja, oder mal eine kurze Nachricht zum einer aktuellen Ausgabe auf dem einen oder anderen Weg da lasst. Das freut mich dann auch wiederum und gibt mir ganz viel Kraft und Mut auch hier weiter zu berichten. Würde ich dann auch gerne nächste Woche wieder tun und sage aber jetzt mal erst bis denne.